Das ist der neue Song von DJ Doc. Entspannungstherapie. Wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Ganz klar. Wir grüßen die Internetfreunde. Setzen Sie sich ganz entspannt auf einen Stuhl. Oder legen Sie sich ganz bequem und entspannt auf eine Couch oder ein Bett. Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf das Lied, das Sie gleich hören werden. Dieses Lied werden Sie im Laufe der nächsten Zeit immer wieder vernehmen. Immer wieder vernehmen. Ja, das sind wir auch fast wieder schon komplett. Hier sind sie nämlich schon wieder. Unser Name ist Bundy. Ja, B-U-N-D und manchmal Y. Hey, Kelly! Er ist da! Ja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Jetzt möchte ich es wissen, Trevor. 0188000. Der Check-Freitag. Der Check-Freitag. Der Check-Freitag. Immer ab 22 Uhr und nur bei Unstop Radio. Wer hört, kann gewinnen. Jede Stunde bis zu 1000 Mark. Jeden Werktag von 6 bis 18 Uhr. Spiel mir das Lied vom Geld. Der Cash-Song bei Radio Regenbogen. Am Montag geht's los. Der letzte Nagel geschlagen sein. Barmherzigkeit kannte er keine. Den Bauern war nicht gut. Mein Schloss ist fertig. Doch noch eines fehlt. Der Sommer kommt und oben ist kein Schattengang. In Zeit eines Monats sollt ihr mir einen pflanzen. Sollt 100 ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Mühleberg mit Ästen und Wurzeln und sollt sie mir pflanzen auf Bärhegen. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr es mir mit Kuh und Blut. Bär auf Tour. Übermütig. Wenn im Polenlande einer das nackte Leben hat, so küsst er einem die Füße. Ihr aber habt Kind und Rind, Dach und Fach und doch nicht satt. Aber gehorsamer und genügsamer mache ich euch, so wahr ich Hans von Stoffeln bin. Und wenn in Monatsfrist die 100 Buchen nicht oben stehen, so lasse ich euch peitschen, bis kein Finger lang mehr ganz an euch ist. Der Oktober. Der Kontur kennen wir noch, ha? Hatte mal Thorsten Wenzel auch mal rausgebracht. Das hättet ihr nie erraten, wer das ist, nach Schwan. Das ist die neue DJ Tom Kraft. Testing 1 2 1 2 testing 1 2. Wir haben 22.45 Uhr. Wo ist unser Schuhverkäufer? Waren heute nicht die Hufe von fetten Tanten zu beschlagen? Erzähl was, Ella. Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Ein cooler Kerl. Here comes the sunshine. Yo, it's summertime. Radio Regenbogen. Radio. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf, oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound, Charlie 2000, der ist so gut gelaunt. Wetter, tolle Party. Summer, sun and sun. Voll cool. Party. Hey, das Gelbe vom Ei. Geil. Fun in the sun. Fun, fun, fun. Fun in the sun. 23 Uhr und 8 Minuten. Hallo Nachtschwärmer, die Auflösung vom Internet-Gewinnspiel letzter Stunde war ja Ryan Perrys Dolce Vita. Dolce Vita 2000 heißt neue Song. Al, apropos 2000, was meinst du, was mache ich, wenn das Jahr 2000 da ist? Lass mal dann Charlie 2000 oder nennen wir uns 3000. Ja? Wie wär's mit mir? Nein. Du bleibst bei Al Bundy und ich nenne mich Charlie 3000. Ha, Al, was meinst du? Dann ist die gesamte Menschheit in Gefahr. Ja, genau. Unendliche Weiten. Endloses Warten. Das Weinen hat ein Ende. Unser Gewinnspiel. Jetzt ist Attention! The bounce is back. Back. The bounce is back. Lass krachen. Ist es schon soweit? Wir suchen wieder 5 in der Breite. Nur ein Feier auf 1000. Das war noch Zeit, ne? Etwa 5 Jahre zurück. Und mit diesem Song habe ich Al auch schon geärgert damals. Al, hey, kannst du noch erinnern? Tut mir leid, was hast du gesagt? Ich habe gerade an Selbstmord gedacht. Das wollen wir nicht, Al. Das möchte ich wissen. Moment, ich glaube, ich muss nochmal zurückspulen. Momento, uno momento. Ich möchte sie ja hören. Ist das schwer, ha? Jetzt die Musik. Und er sah, dass es gut war. Am 4. Tag erschuf Gott den Club. Und die Menschen tanzten. Ich sagte, und die Menschen tanzten. Come on. bemerkte Gott, dass die Menschen noch immer nur tanzten. Und er sah, dass es nicht gut war. Gott wollte, dass die Menschen feiern. Da schien ein helles Licht vom Himmel herab. Und Gott sprach zu der Menge: Ihr seid so leise. Doch die Menge verstand es nicht. Und Gott hörte sie nicht. Doch er wollte sie hören, wie sie schreien und feiern. Und da sprach Gott zu der Menge: Warum seid ihr so leise? Wie die Menge feierte. Hallo Nachtschwärmer! Hallo Tirol! Hallo Zillertal! Und hier geht's ins Wochenende. Beim Skifahren ist ganz wichtig die Bindung. Hörst du, was du bist, die Bindung? Und heute machen wir Kelly rund, ohne dass es mehr Kelly. Wow, cool. Hallo. Lass du was dagegen? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Jetzt gibt's gleich Aktuelles. Bis gleich, Nachtschwärmer. Hallo, Zillertal. Ihr Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monsterparty! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Was guckst du da? Korrekter Techno-Bass. Techno-Bar. Correct the techno pass. Was guckst du lang? Was guckst du lang? Pass the correct the techno pass. Techno-Bass. Was guckst du lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ach, korrekte Techno-Bass. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Ja. This is sound of E. This is sound of E. This is sound of E. This is sound of E. Nur für Max Rapper. Mit der ganz dicken Kompen, Altreschak, The Sound of E. Wir haben 0 Uhr und 11. Und ich sage Hallo, Nachtschwärmer. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. los! Das Spiel beginnt! Green-Roboter 33-681. Einsteigen, ab geht's! Ja, hier kommt das Internet-Gewinnspiel. So, da haben wir jetzt einen Song ein bisschen verfremdet. Und zwar über einen ganz bekannten Song haben wir ein House-Beat drübergelegt von ATB. Wie heißt das Original? Das ist die Frage. Eintragen im 8. Gästebuch unter www.charlie2000.de. 8. Gästebuch. Nicht vergessen. We'll be right back. Das ist also die Internetfrage. Jetzt hier, wie heißt diese Gruppe? Da ist ATP, der Beat ein bisschen draufgelegt. Letzte Stunde Auflösung war ja Marusha. Kennen wir doch alle. Bisschen still um sie geworden in letzter Zeit, ha? Hey Marusha, wie sieht's aus? Muss noch mal Berlin kommen, wa? So, Tante Jutta, gleich wird's grüßi. Ich frage mich, was der Schuhverkäufer überhaupt kann. Keiner verkauft Schuhe besser als ich. Was glaubst du? Das ist DJ Rocker und Spezial, der wird gegrüßt mit dem Dennis. Er hat gerade seinen eigenen Song an. So, dann schon mal gleich volle Stunde, da ziehen wir uns kurz zurück. Was meinst du zum Song, Alter? So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Genau, um 1.28 Uhr habe ich jetzt den Harry aus Mannheim. Harry, grüß dich. Hi. Harry, ja, ich brauche von dir 5 Interpreten. 5 Interpreten? Ja. Das war Ace of Base. Richtig. Uriah Heep. Yo. Queen. Yo. ABBA. Ja. Oh scheiße, wie hieß der vierte? Fünfte meine ich. Also Queen war öfters dabei. Das gilt nur leider als einmal. Schade, schade, schade. Opus. Opus, ja, das ist es. Harry, du hast gewonnen. Harry hat gewonnen. Kerl, Freund und Schuhverkäufer. Da war doch diese Woche eine Meldung, eine DPA-Meldung in der Zeitung. Und zwar stand hier, ich lese gerade mal vor, nach einem Unfall haben rund 11 Tonnen Schuhe die Autobahn Basel-Karlsruhe blockiert. 11 Tonnen Schuhe! Steckst du dahinter, ha? Gib's zu, irgendwas hast du mit zu tun. Immer wenn Schuhe dabei sind, muss ich drüber hindenken, ha? Klugschwätzer! Ja.